Wissenschaft im Brennpunkt. Also die Grundidee von Open Access ist ja, dass jeder, egal wo er ist, halt auf diesen Artikel zugreifen kann, ohne dafür bezahlt zu haben. Die Realität heißt Closed Access. Zugang zu Forschungsergebnissen hat nur, wer Fachzeitschriften kauft. Und hier ist ein ganz klarer logischer Widerspruch. Die eine Seite macht die Arbeit und die andere Seite kassiert. Das gefällt uns nicht. Befreiungsbewegung. Mit Open Access gegen den Würgegriff der Verlage. Von Bernd Schuh. Welthandel und Klimawechsel von Harun Onda. Eine achtseitige Studie, das klingt interessant. Zum Glück kann ich sie herunterladen, wie jeder andere mit Internetzugang auch. Man muss nur ins Online-Archiv der Weltbank gehen, das es seit neuestem gibt. Nicht nur die Forschung der Weltbank ist kostenfrei zugänglich, auch die neuesten Erkenntnisse der Forschung zum Asperger-Syndrom zum Beispiel oder hier, wie sich geistige Erschöpfung auf das EEG auswirkt. Natürlich findet sich in den kostenfreien Online-Journalen auch schwer Verdauliches. Über den Artikel Topologische K- und A-Äquivalenzen von Polynomfunktionen im Journal of Singularities etwa freut sich allenfalls ein Fachkollege, jemand, der ebenfalls auf diesem Spezialgebiet der Mathematik arbeitet und froh ist, dass diese Arbeit nicht in einer gedruckten Zeitschrift erscheint, die seine Bibliothek leider nicht mehr abonniert hat. Die Grundidee von Open Access ist ja, dass jeder, egal wo er ist, halt auf diesen Artikel zugreifen kann, ohne dafür bezahlt zu haben. Also es ist einfach frei verfügbar im Netz. Das ist ja Open Access eigentlich. Anke Völzmann verwaltet die Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Mathematik in Bonn. Obwohl Wissenschaftler weltweit ihre Daten digital austauschen, längst online kommunizieren und auf Kongressen alle medialen Register ziehen, um sich verständlich zu machen, hier, wie in jeder Institutsbibliothek, liegt das Fluidum medialen Mittelalters in der Luft. Monatshefte zu dicken Büchern gebunden, reihen sich bündig und meterlang in einer Phalanx von Regalen. »Schau mich an, schlag mich auf«, scheinen die meisten durch ihre dünnen Staubmäntel zu rufen. Lediglich die jüngsten, noch nicht gebundenen Hefte im Neuheitenregal zeugen durch dezente Unordnung von gelegentlichem Geblättertwerden. Der einzige Benutzer der Bibliothek sitzt vor einem Bildschirm und liest einen mathematischen Artikel online. Die Ausgaben von 148 wissenschaftlichen Journalen sind hier versammelt. Die Annals of Mathematics, die Inventiones Mathematicae oder Geometry and Topology. Allesamt gedruckte Zeitschriften. Sie kommen 10 bis 15 Mal pro Jahr heraus. Die Max-Planck-Gesellschaft muss dafür eine Menge Abonnementgebühren bezahlen. Die 12 Hefte der Inventiones etwa kosten die Bibliothek trotz eines 75-prozentigen Rabatts noch 890 Euro pro Jahr. Zwar stehen dieselben Beiträge auch online zum Download bereit, aber nur für den, der Zugangsrechte bezahlt. 34,95 Euro für einen Artikel. Hallo, ich bin ein Open Access Artikel, sagt ein junger Mann in Pulli, Jeans und legerem Halstuch in einem Open Access Werbevideo. Und ich bin ein Closed Access Artikel, antwortet ihm ein anderer junger Mann, etwas steif in Anzug und Krawatte gewandet. Er schiebt einen leeren Einkaufswagen vor sich her. Was ist das denn? Gehst du einkaufen? Nein, ich bin jetzt auch in einem Online-Journal erschienen. Und wie ist es, so oft gelesen und zitiert zu werden? Naja, so oft kam das leider noch nicht vor. Immer dann, wenn jemand auf mich klickt, kommt erstmal so ein Einkaufswagen mit Bezahlhinweis. Und dann brechen die meisten Leute ab. Online heißt noch längst nicht Open Access. Hybridjournale, die neben der Printversion ihre Inhalte auch digital, aber gegen Barzahlung anbieten, sind in den Augen der Open Access-Verfechter eine Mogelpackung. Wie viel kostest du denn? Also ich kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Idee zum wirklich befreiten Publizieren kam Mitte der 1990er Jahre auf und sie wuchs in kurzer Zeit zu einer echten Bewegung heran. Das Hauptziel der Bewegung war eigentlich die Vorstellung und ist es nach wie vor, dass Publikationen aus öffentlich geförderter Forschung, also das ist, sind die Projekte, die die DFG fördert, genauso wie jede Forschung, die an Hochschulen entsteht, also dass diese frei zugänglich sein muss. Die Idee fand viele Anhänger, auch bei den großen Forschungsorganisationen, wie die, für die eine LIB arbeitet, die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG. Die empfiehlt seit geraumer Zeit, Forschungsergebnisse Open Access zu publizieren und nicht ausschließlich in einer gedruckten Zeitschrift. Die Gründe sind vielfältig. Zum einen dient ein schneller Austausch und barrierefreier Zugang dem Fortschritt der Wissenschaft als Ganzes. Zum zweiten argumentiert die Bewegung auch gesellschaftlich. Öffentlich geförderte Forschung sollte auch öffentlich zugänglich sein oder so formuliert: Wer die Forscher bezahlt, also der Steuerzahler, darf nicht nochmals zur Kasse gebeten werden, wenn er die Forschungsergebnisse sehen will. Doch vorerst ist das noch so. Das alte und immer noch lebendige Publikationswesen der Wissenschaft funktioniert so. Forscher reichen ihre Arbeit bei einer Zeitschrift ein und geben ihre Verwertungsrechte daran ab. Der Artikel wird in druckreife Form gebracht und anschließend an Bibliotheken und andere wissenschaftliche Institutionen verkauft. Der Verlag, der die Zeitschrift herausbringt, macht damit Gewinn. Als Manuskripte noch handschriftlich verfasst wurden, war der Weg bis zum fertigen Druckwerk lang und mühsam. In Zeiten der Digitalisierung kostete die Drucklegung immer weniger Geld. Was blieb, waren Kosten für Vertrieb und Redaktion. Doch statt preiswerter zu werden, gingen die Preise für die Zeitschriften in die Höhe. Das brachte Bibliotheken, Unis und einige Wissenschaftler auf die Palme. Von Raubzügen war die Rede, von skrupellosen Kapitalisten. Ja, sogar mit dem Teufel wurde der Geschäftsführer des britisch-niederländischen Verlagskonzerns Reed Elsevier schon verglichen. Also ein Grund, warum der Boykott sich gegen Elsevier richtet, ist, dass das der teuerste Verlag ist. Das Karlsruher Institut für Technologie, KIT, hat eine Hitliste der 10 teuersten Zeitschriften in seiner Bibliothek ins Netz gestellt. Elsevier-Journale belegen dort 8 der 10 Plätze. An der Spitze die Biochemica et Biophysica Acta. Der Bezug dieses Druckwerks kostet das KIT im Jahr stolze 20.000 Euro. Wären alle wissenschaftlichen Zeitschriften so teuer, könnten viele Unibibliotheken dicht machen. Eines der Flaggschiffe von Elsevier, die vielgelesene Medizinzeitschrift The Lancet, ist da mit etwa 1.000 Euro fürs Jahresabo vergleichsweise billig zu haben. Niemand bestreitet, dass Drucklegung oder digitale Veröffentlichung und Verbreitung organisiert werden müssen. Das kostet natürlich Geld. Jetzt kann man fragen, wie viel ist es wert, dieser Aufwand? Und verschiedene Verlage nehmen verschieden viel Geld dafür. Peter Teichner ist Direktor am MPI in Bonn. Er hat, wie viele seiner Kollegen, einen Boykottaufruf gegen den Elsevier Verlag unterschrieben. Als Mathematiker ist Peter Teichner besonders erbost, weil er und seine Forschungskollegen im Zuge der Digitalisierung ohnehin schon druckreife Manuskripte abgeben. Das Ergebnis kann praktisch unmittelbar in Satz gegeben werden und damit entfällt ein Großteil der früheren Verlagskosten. Die Anzahl der Journale wird immer größer, klar, es gibt mehr Wissen, was aufgeschrieben wird. Aber die Preise gehen eben auch hoch, obwohl sie eigentlich runtergehen müssten, weil die Verlage eben weniger leisten. In seinen besten Jahren hat Elsevier 30% Gewinn gemacht, bei einem Jahresumsatz von 7 Milliarden Euro. Um die Vehemenz zu verstehen, mit der die Wissenschaft plötzlich gegen die Preispolitik der Verlage aufbegehrte, muss man auch dies wissen. Die Hauptarbeit machen öffentlich bestallte Wissenschaftler. Die Uni, die zahlt ja schon praktisch die Professoren dafür, dass sie die Arbeiten schreiben, editieren, referieren. Das heißt, die Uni zahlt eigentlich am meisten und dann zahlt sie noch die Bibliothek und dazwischen sitzt ein Verlag, der gar nicht mehr so viel beiträgt. Wissenschaftler Professor A. forscht jahrelang an seinem Thema. Bezahlt wird er als Landesbediensteter von Steuerzahler. Dann schreibt er seine Ergebnisse zusammen und reicht sie bei einer Zeitschrift X ein. Deren Verleger ist ein anderer beamteter Wissenschaftler B., der diese Arbeit ehrenamtlich macht. B. sucht nun 2 Kollegen, C. und D., aus, die die Arbeit begutachten. Auch C. und D., man ahnt es schon, arbeiten ehrenamtlich. Sie prüfen, ob der Artikel Fehler enthält, ob er interessant und neu genug ist. Falls nicht, geht er zurück an Autor A, zwecks Nachbesserung. Ein solches Peer-Review- oder Begutachtungsverfahren kann sich über mehrere Runden und Monate erstrecken. Erst dann geht der Artikel an den Verlag, dem die Zeitschrift X gehört. Kosten für den Verlag bis dahin null. Nun eignet sich der Verlag die Verwertungsrechte an dem Artikel an, druckt ihn oder stellt ihn online und verkauft ihn an Unibibliotheken in Form eines teuren Zeitschriftenabonnements. Dort können ihn nun auch die Kollegen E bis Z lesen. Schätzungsweise 90% dieser Wertschöpfungskette steckt in der Arbeit der Forscher, der ehrenamtlichen Gutachter und Verleger. Nur 10% in Druck und Vertrieb. Und hier ist ein ganz klarer logischer Widerspruch. Die eine Seite macht die Arbeit und die andere Seite kassiert. Das gefällt uns nicht. Der Boykottaufruf gegen Elsevier zirkuliert seit Januar 2012 im Netz. Seither haben knapp 13.000 Wissenschaftler unterzeichnet. Mit mehr als 2.000 Sympathisanten sind die Mathematiker an vorderster Stelle dabei. Wahrscheinlich, weil sie am wenigsten mit logischen Widersprüchen leben können. Die meisten erklären, dem Elsevier Verlag in Zukunft weder als Herausgeber noch als Gutachter zur Verfügung zu stehen und veröffentlichen wollen sie in den Zeitschriften des Verlags auch nicht mehr. Wobei wir uns erstmal auf Elsevier beschränken, das betrifft viele andere Verlage auch, aber man kann nicht von einem Tag auf den anderen alles umwerfen. Und Elsevier ist ja auch aus anderen Gründen noch schlecht, weil die haben zum Beispiel diese Journalbündelung eingeführt, wo sie Bibliotheken nicht die Journale einfach nur verkaufen, die haben wollen, sondern die sagen, wenn ihr was wollt von Elsevier, dann müsst ihr das ganze Package kaufen. Das Package-Modell, die Zeitschriftenbündelung, erscheint wie eine besonders infame, aber betriebswirtschaftlich clevere Methode, schlecht laufende Produkte loszuwerden. Es ist, als gäbe es die frischen Croissants beim Bäcker nur noch im Verbund mit einem Fünferpack Aufbackbrötchen. Bibliotheken, die nur wirklich notwendige Magazine beziehen wollen, können das gar nicht, weil sie nur im Paket mit einer Reihe meist uninteressanter Zeitschriften vertrieben werden. Niemand werde dazu gezwungen, kontert der Verlag in einer öffentlichen Antwort auf den Protest. Jeder könne auch einzelne Titel bestellen. Im Bündel seien die Journale halt nur günstiger zu haben. Weil wenn man das dann umrechnet auf den Preis für die eigentlichen Journale, die man haben will, dann ist es wieder viel teurer, als es sein sollte. Und so protestieren auch die Bibliotheken. Die Harvard University beispielsweise hat schon 2004 einen Großteil ihrer Elsevier-Zeitschriften abbestellt. Die Mathematische Fakultät der TU München will es ihr demnächst gleich tun. Sie hat Anfang Mai beschlossen, ein teures Elsevier-Abo-Paket zu kündigen. Zitat: aufgrund unzumutbarer Kosten und Bezugsbedingungen. Von den knapp 24.000 wissenschaftlichen Journalen, die weltweit erscheinen, hat Elsevier mehr als 2.700 im Angebot, 700 allein in der Medizin. Dazu gehören renommierte internationale Blätter wie Cell oder Lancet, ebenso aber auch landessprachliche Zeitschriften wie etwa die Zeitschrift für medizinische Physik oder das hochspezialisierte Neurophysiologielabor. Die großen drei der wissenschaftlichen Verlagsbranche bringen es zusammen auf einen Marktanteil von mehr als 40%. Wir reden hier über einen Monopolmarkt, der eigentlich reguliert werden müsste. Also es gibt bekannte international agierende Verlage, die diese Monopolstellung extrem ausgenutzt haben und auch noch ausnutzen. Also es gibt so ein paar schwarze Schafe, die aber den Markt sehr stark dominieren. Also die nutzen das Monopol aus. Dagegen steht die Utopie des Open Access. Dessen Verfechter spalten sich in Fundis und Realos. Das Ideal der Fundis ist der goldene Weg, Anne Lipp erläutert. Der goldene Weg bedeutet, dass eine Publikation sofort mit Erscheinen frei zugänglich ist. Das ist also eine Zeitschrift, die im Internet erscheint und deren Beiträge nicht finanziert werden, indem die Zeitschrift verkauft wird, sondern deren Beiträge sofort frei erscheinen. Finanziert werden muss eine solche Zeitschrift trotzdem. Auch Open Access braucht Verleger. Würde jeder Wissenschaftler völlig unorganisiert seine Ergebnisse ins Netz stellen, beispielsweise auf der eigenen Homepage, wäre das Suchen nach bestimmten Themen oder Arbeiten uneffektiv wie das blinde Zugreifen in einem Wühltisch. Zum Zweiten würde den Arbeiten auf dem Wühltisch der Wissenschaft das Gütesiegel der Kollegen fehlen. Auch ein Begutachtungsprozess will organisiert und in einer für die Wissenschaftler besseren Welt auch bezahlt sein. Im goldenen Weg übernehmen die Publikationskosten die Autoren selbst oder die Institutionen, für die sie arbeiten. Diese genuine Open Access Zeitschriften werden durch sogenannte Publikationsgebühren oder Autorengebühren bezahlt. Typische APCs, Article Processing Charges, die Druckkosten pro Artikel, liegen bei etwa 700 Euro, variieren aber stark. Naja, erstmal ist es übrigens die Wissenschaft natürlich voran, wenn jederzeit, wenn ich über ein Problem nachdenke, habe ich den Zugriff auf alle vorher entstandene Forschung. Das ist ein enormer Vorteil für die Wissenschaft. Nach einheitlichen Finanzierungsmodellen für den Goldenen Weg wird eifrig gesucht. Angeführt vom Großforschungszentrum CERN haben sich jüngst die Teilchenphysiker weltweit mit ihren Verlagen auf Open Access Publishing geeinigt. Von 2014 an werden alle Veröffentlichungen aus den Forschungseinrichtungen der Hochenergiephysik in 12 Zeitschriften frei zugänglich sein. Die Publikationsgebühren von im Schnitt 1400 Euro pro Artikel bestreitet ein Fonds der beteiligten Labors. Also es gibt Überlegungen, das gesamte Verlagswesen auch in die Unis einzugliedern. Das Hauptgeld ist die Zeit der Wissenschaftler, das sind die Hauptkosten. Jetzt fehlen noch vielleicht, sagen wir mal, 10% oder so, die Verlage noch wirklich leisten. Und es gibt schon Überlegungen zu sagen, ja gut, dann muss die Uni eben in den sauren Apfel beißen, das auch noch übernehmen. Mit anderen Worten, die stellt dann eben ein paar Leute ein, die früher beim Verlag gearbeitet haben. Morgen sollen sie dann bei der Uni arbeiten, aber macht das dann alles. Bei diesem Finanzierungsmodell gäbe es praktisch gar keine Verlage mehr. Dagegen werden sich diese naturgemäß so lange wie möglich zur Wehr setzen, im besten Falle ihre Geschäftsmodelle anpassen, sodass sie weiter ihr Auskommen haben und die Wissenschaftler trotzdem Open Access. Aber auch die werden nicht von heute auf morgen auf liebgewonnene Publikationsgewohnheiten verzichten. Einen gangbaren Kompromiss zwischen der Publikationsschnellstraße Goldener Weg und der Sackgasse Printjournal gibt es schon heute. Den grünen Weg. Grüner Weg heißt, eine Publikation, die ganz normal in einer Zeitschrift erschienen ist, kann nach einer gewissen Frist, in der Regel einem halben Jahr, auf eine Datenbank für Publikationen abgelegt werden und damit weltweit für jeden, der interessiert ist, zugänglich sein. Zunächst also als Print wie gehabt, Open Access erst später. Auf dem grünen Weg müssen Wissenschaftler nicht an ihre Projektmittel gehen oder gar in die eigene Tasche greifen und sie können weiterhin auf die ihnen vertraute Weise veröffentlichen. Der grüne Weg ist mithin ein Kompromiss, eine Übergangslösung, die es auch den Verlagen ermöglicht, ihr Geschäftsmodell den Open Access Ideen allmählich anzupassen. Die jetzige Wissenschaftlergeneration, die jetzt sozusagen die Trends dominiert, die gehört noch zu den Digital Immigrants. Das wird in 20 Jahren komplett anders sein. Mehr als 8200 Open Access Journale sind derzeit auf dem Directory of Open Access Journals verzeichnet. Auch die großen Printverlage wie Springer haben echte Open Access Zeitschriften aufgelegt. In Springer Open findet man an die 100. Im Health Economics Review zum Beispiel wird ein Artikel über die gesellschaftlichen Kosten der Alzheimer-Erkrankung besonders häufig gelesen. Sein Autor, wie jeder Autor dieses Journals, musste 800 Euro als APC berappen. Alternativ könnte seine Institution eine feste Pauschale zahlen, die alle Veröffentlichungen ihrer Forscher im Health Economics Review abdecken würde. Auch nach mehr als 15 Jahren Open Access Publishing stellen solche Journale nur einen Teil der mehr als 24.000 wissenschaftlichen Zeitschriften weltweit. Obwohl Wissenschaftler also ausreichend Möglichkeiten haben, Open Access zu publizieren, können Elsevier und Co. immer noch überteuerte Printjournale vertreiben. Und obwohl, so zeigen Befragungen, durchweg 90% aller Forscher Open Access befürworten, veröffentlichen nur etwa 10% auf diesem Weg. Warum also halten Wissenschaftler so hartnäckig an dem alten Verlagsmodell fest? Zwei Gründe nennen sie selbst. Die teilweise unkomfortable Kostenregelung durch APCs und als Hauptgrund das Renommee der Zeitschriften. Noch sind die meisten Zeitschriften mit dem besten Ruf klassische Printjournale. Diese berühmten Impact-Faktoren einer Zeitschrift, die haben eine erschreckende Bedeutung bekommen in der Zwischenzeit. Also dass man plakativ sagen kann, die Auseinandersetzung mit dem Inhalt ist in den Hintergrund gerückt. Wenn der Impact-Faktor der Zeitschrift, in der ein Artikel erschienen ist, stimmt, dann ist das also eine positive Aussage über diesen Autor, egal ob der Inhalt gut ist oder nicht. Der Impact-Faktor ist ein Maß dafür, wie häufig die Artikel einer Zeitschrift von anderen Wissenschaftlern zitiert werden. Ja, das ist historisch gewachsen. Der Wert, den die sozusagen besitzen, ist das Ansehen der Journale. Also auch Elsevier hat ja mittlerweile, ich weiß gar nicht wie viel, Journale in verschiedenen Wissenschaften. Und einige davon, einige wenige, und das sind auch die, die die Unis dann am Ende haben wollen, haben sehr hohes Ansehen. Und sowas lässt sich nicht von heute auf morgen kreieren. Das ist ja, das sind wie so eine Art Evolution. Ja. Wenn ein Journal dadurch auffällt, dass da sehr gute Arbeiten erscheinen, wollen andere auch wieder da drin veröffentlichen und dann kommen die besten Leute, die dafür das Journal arbeiten und dann geht es hoch über die Jahre. Die Open Access Journale bahnen sich erst langsam einen Weg in die oberen Bewertungsränge. Die 1996 gegründete Documenta Mathematica etwa konnte 2008 endlich stolz vermelden, dass sie im Impact Ranking auf Platz 4 in Europa vorgerückt war. Trotzdem hält sich hartnäckig das Vorurteil, Open Access sei Aldi, die Printjournale aber Einkauf im Feinkostgeschäft. Peter Teichner rät seinen Doktoranden aus Überzeugung, in Open Access Journalen zu veröffentlichen. Aber das muss jeder für sich entscheiden, das ist eine Gewissensentscheidung. Es gibt genügend Journale, die günstig sind, wo man einreichen kann. Aber ich würde es auch keinem übel nehmen, wenn er dann weiterhin sozusagen die Preise ignoriert, solange bis man eine feste Stelle hat. Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Manuskript von meiner Zeitschrift angenommen wurde. Bitte unterschreiben Sie hier. Ein weiterer Sketch aus dem Open Access Lager. Einem Roboter, zusammengesetzt aus Pappkartons, steht eine kritisch blickende Forscherin gegenüber. Was steht denn da drin? Das ist mein Standard-Urheberrechtsformular, ohne das wir Ihr Manuskript leider nicht veröffentlichen können. Bitte unterschreiben Sie hier. Wenn ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin einen Artikel bei einem Verlag einreicht, dann muss man einen Vertrag unterschreiben. Und in diesem Vertrag werden in der Regel die exklusiven Verwertungsrechte an den Verlag abgetreten. Das heißt also nicht nur die Erstpublikation dieses Werkes in der Zeitschrift, sondern auch die Bestimmung über jede weitere Verwertung. Wozu benötigen Sie denn die Urheberrechte an meinem Artikel? Damit der Artikel nur gegen Bezahlung gelesen werden kann. Bitte unterschreiben Sie hier. Wie hoch sind meine Tantiemen? Ich bedauere, aber Tantiemen kann ich Ihnen leider keine anbieten. Wie wäre es mit einem Pauschalbetrag von 300 Euro? Wie wäre es mit nichts? Unterschreiben Sie bitte hier. Mit dem Verwertungsrecht verliert der Autor auch die Möglichkeit, seinen Artikel zur besseren Verfügbarkeit auf den Institutsrechner, auf seine Homepage oder ein anderes Online-Repositorium zu stellen. Die Praxis ist aber, wie gesagt, so, also diese Verträge sind auch so ausgestaltet, dass im Grunde genommen 99,5% der Fälle das exklusive Verwertungsrecht abgetreten wird. Unter Wissenschaftlern ist hier zum einen, glaube ich, das Bewusstsein nicht so ausgeprägt. Also diese Verträge sind dergestalt, dass man sie einfach nur unterschreiben möchte und wieder zurückgibt und nicht, also sich nicht die Mühe machen möchte, die durchzulesen. Fasst Anne Lipp ihre Erfahrungen in der deutschen Forschungsgemeinschaft zusammen. Peter Teichner konstatiert etwas gelassener. Das war ja früher so, wenn man einen Artikel abgegeben hat bei einem Journal, musste man unterschreiben, dass man das Copyright an den Verlag abtritt. Heutzutage streicht das jeder durch und sagt, nee, ich behalte mir das Recht vor, das selber auf die Website stellen zu dürfen. Das akzeptiert der Verlag inzwischen. Der Max-Planck-Direktor, in Deutschland ein Synonym für denkbar größten wissenschaftlichen Erfolg, kann es sich leisten, große Verlage zu brüskieren. Der junge Stellensuchende nicht. Einige renommierte, gestandene Wissenschaftler, Max-Planck-Direktoren, die sagen, ich streiche das immer durch, die exklusiven Verwertungsrechte, und ich habe noch nie was vom Verlag zurückbekommen. Aber das ist eine Frage, in welcher Verhandlungsposition sie sind. Unterschreiben Sie bitte hier. Einen Versuch, die Monopolstellung der Verlage aufzubrechen, will der Bundesrat in seiner nächsten Novelle zum Urheberrecht unternehmen. Mit Zustimmung aller Parteien hat die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft vorgeschlagen, ein sogenanntes Zweitveröffentlichungsrecht gesetzlich festzuschreiben. Es würde Wissenschaftlern ermöglichen, nach einer angemessenen Frist nach der Erstveröffentlichung wieder über ihr Werk zu verfügen, insbesondere es online zu stellen und damit frei zugänglich zu machen. Dagegen hat es erstaunlich heftige Kritik gegeben, weniger aus den Reihen der Wissenschaftler als von Künstlern und Buchautoren. Sie haben sich 2009 im sogenannten Heidelberger Appell gegen die Open-Access-Politik ausgesprochen. Unter den Unterzeichnern finden sich klingende Schriftstellernamen wie die von Grass, Lenz und Enzensberger. Sie sehen die Freiheit von Literatur, Kunst und Wissenschaft durch Open Access gefährdet. Hier werden Diskussionen häufig vermischt. Wir haben die wissenschaftlichen Urheber, die ihr Werk generieren aus einer finanzierten Position heraus. Und die sind niemals zu verwechseln mit den Urhebern, die sozusagen von der Arbeit ihres produktiven Schreibens leben. Literaten und Künstler sichert das Urheberrecht den Lebensunterhalt. Wissenschaftler dagegen brauchen das Urheberrecht nicht zur Existenzsicherung. Sie werden von der öffentlichen Hand bezahlt und Sie wollen Ihre Gedanken und Ideen verbreiten, möglichst schnell und freizügig. Dagegen sieht der Deutsche Hochschulverband, eine nicht öffentliche Interessenvertretung deutscher Professoren, im Zweitveröffentlichungsrecht eine Gefahr für die im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 garantierte Freiheit der Wissenschaft. Michael Hartmer, Geschäftsführer und Sprecher des Verbandes, hält das geplante Gesetz für ein trojanisches Pferd. Also es ist so ein bisschen aufgedrängte Bereicherung. Ja? Ihm wird ein Recht gegeben, was er eigentlich schon hat. Und in einigen Jahren werde aus dem Recht eine Pflicht werden. Ein Zwang also, der dem Selbstbestimmungsrecht der Wissenschaft entgegensteht, befürchtet Michael Hartmer. Ob ihm die Mitglieder des Verbandes da vorbehaltlos folgen, ist angesichts der massiven Unterstützung von Open Access durch alle großen deutschen Forschungsorganisationen eher zweifelhaft. Und dass auch die Verlage mit Open Access leben und ihr Auskommen haben können, zeigen Beispiele wie der Deal der Teilchenphysiker. Open Access heißt nicht einfach nur online und es heißt auch nicht ohne Verlage. Es bedeutet nur weniger Bereicherung und mehr Freizügigkeit für Forscher und Erforschtes. Die Verfechter des Open Access sind zuversichtlich, dass die Wissenschaft den Übergang aus dem medialen Mittelalter in die digitale Neuzeit schaffen wird. Das ist schon eine sehr spannende Zeit, in der sich das ganze Publikationswesen im Moment befindet. Wir befinden uns im Moment in so einem Übergang, wie sich unsere Vorfahren befunden haben, als der Buchdruck erfunden wurde. Und da gibt es interessante Überlieferungen dazu, dass die ersten Drucke, die also mit der Gutenbergschen Presse gedruckt wurden, noch die Handschriften imitiert haben. Dass man versucht hat, das, was man bisher kannte, in der neuen Technik zu imitieren. Und genauso ist es an vielen Stellen heute noch. Also wir sind noch gefangen und da ist keiner von uns, der sozusagen nicht jetzt geboren wird, davon ausgenommen, wir sind noch gefangen in dem, was wir aus der nicht-digitalen Welt kennen. Und eine Zeitschrift, das ist etwas Abgeschlossenes zwischen zwei Buchdeckeln. Im Prinzip braucht man das gar nicht mehr. Also das Internet braucht die Form der Zeitschrift eigentlich nicht mehr. Aber das ist so ein Prozess, der im Moment abläuft und der einfach seine Zeit braucht. Sie hörten Befreiungsbewegung mit Open Access gegen den Würgegriff der Verlage. Eine Sendung von Bernd Schuh. Redaktion Christiane Knoll.